geblieben. Ich frag euch, was muss noch geschehen, bis ihr diesen Wahnsinn begreift? Man steht hier auf gegen das Unrecht, das in euch.